den Mond und die Sterne in Farbe und in Stereo. Und für bezahlte Stunden alles, was du willst, ich hol's mir tausendfach zurück. Ich bin der Traumverkäufer und ich bring dich zu Fall. Komm, such dir ein paar Träume aus, aus meinem Traumregal. Und wenn du einmal einsam bist, dann bin ich dein Mann. Denn mir gehört die ganze Welt. Ich mach dich zum König, ich mach dich zum Star, und du gibst mir dein Leben dafür. Ich bin der Traumverkäufer und ich bin überall. Komm, such dir ein paar Träume aus, aus meinem Traumregal. Und wenn du einmal einsam bist und wenn du deinen Halt verlierst, dann bin ich dein Mann. Ich bin der Traumverkäufer.